Am 31. Mai fand im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang eine Veranstaltung zum Welttag des Rauchverbots statt. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der benachbarten Einheiten, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation und die weiteren Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen und die Angehörigen der ausländischen Botschaften in der DVRK. Nach den Reden gab es eine Erläuterung zum revidierten und ergänzten Gesetz über Tabakkontrolle der DVRK. Die Teilnehmer sahen sich ein Movie mit dem Titel »Ein schönes Genussmittel, das das Menschenleben gefährdet« und die künstlerische Darbietung der Studenten der Pädagogischen Hochschule Kim-Hyung-Jik an. An demselben Tag wurden in den Hallen für hygienische Propaganda und den Anstalten für therapeutische und prophylaktische Arbeit in der Hauptstadt und den Bezirken die Aktivitäten gegen Rauchen entfaltet.